Und jetzt. Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Und ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Ja, hallo, Freunde der Sonne. Da sind wir wieder beim Brennercast. Hallo Rüdiger. Hallo Bernie. Heute zu Gast bei mir im Studio, wobei den Gaststatus hast du abgelegt, du bist Co-Host eigentlich. Ne? Ich habe hier mittlerweile meine eigenen Hausschuhe, also ich glaube. Er ist wieder da, Rüdiger Rudolph, mein Lieblingskomedian. Freund der Sonne. Nachbar und Lieblingsfreund der Sonne. Ja, da ist er. Dankeschön. Steht kurz vor seinem Bühnendebüt fürs Berliner Kabarett Die Distel, ne? Ja, ich hatte schon die erste Leseprobe, da ist die Premiere schon fast draußen. Aber die war publikumslos, oder? Ja. Wie lief die? Die lief sehr gut. Ja. Ich war begeistert vom Witz und Charme meiner Kollegen. Und der Regisseur hatte einen Skiunfall? Der Regisseur, ich weiß nicht. Weil du jetzt sagen darfst, ne? Ich erzähl's nicht. Okay, gut. Na gut. Aber ich meine, spricht ja, der Regisseur war durchaus auch trotz Unfall in der Lage, deine Leistung entsprechend zu beurteilen. Ja. Und fand sie positiv. Ja. Er hat sich direkt wieder einliefern lassen. Wann ist die Premiere? Ich glaube, also auf jeden Fall Ende November, 25. November oder sowas, glaube ich. Ja, da laden wir dann explizit nochmal alle ein. Aber das Geilste ist, das Ganze ist schon fast ausverkauft. Ja? Ja, Wahnsinn. Also nicht nur die Premiere. Vielleicht können wir für Brennercast-Hörer in Berlin noch ein Kärtchen verlosen. Das können wir machen. Ja, okay. Da bleiben wir dran an dem Thema. Ja. Ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle mal bei Focus Football und anderen Leuten auch bedanken, die uns auf Twitter verlinkt haben, die vielleicht verstanden haben, was wir hier machen und ach, selbst wenn nicht, uns trotzdem empfohlen haben. Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Ja. Weil wer hat verlinkt? Focus? Focus Fußball, das ist ja... Wahrscheinlich, weil wir hier über... Nee, ich sag jetzt nicht Fakten. Ist so doof. Wer Focus und wer noch? Nicht Focus. Focus Fußball. Ach, Focus Fußball. Das ist nicht der Fußballressort von Focus, sondern es ist ein... Nichts, ach so. Ach so, nee, das ist ja viel besser. Ja, absolut, das ist viel besser, ja. Genau, vielen Dank für alle, die das hier unterstützen und uns weiterempfehlen und wir haben euch lieb. Danke, Focus. Fußball. Okay, naja, es ist viel passiert. Ja. Es ist so viel passiert, dass... Warum greifst du zur Ukulele, während du das sagst? Ja, weil es kann eigentlich nur ukulelisch verarbeitet werden. Das ist so eine Übersprungshandlung bei Bernie Meier, ja, wenn es zu viel wird... Also es ist so viel passiert, dass man mit der Rubrik Sonstiges eigentlich fast anfangen muss. Ne? Weil sie, Sonstiges so viel ist. Ich habe ein Lied vorbereitet. Das ist mein Lebensmotto. Ja. Bye, Sommermärchen, bye. Ich fand den Film von Sönke Wortmann sowieso ein Scheiß. Einerlei. Der war echt scheiße, fand ich. Hast du denn gesehen, das Sommermärchen von Sönke Wortmann, dieser Film zur WM 2006? Ich habe von so vielen Leuten gehört, das wäre ein Scheiß, dass ich nicht geguckt habe. Und meine Tochter war ein Jahr alt, ich hatte für sowas keine Zeit. Ja. Was mich beim Sommermärchen immer, also ich habe es ja auch andächtig mitverfolgt, ne, diese ganzen Public Viewings in Berlin, ja. Diese Stimmung, in die man hineingesaugt wurde und irgendwie hat es tatsächlich so eine mystische Note bekommen und ich finde, der Film von Sönke Wortmann hat es geschafft, das völlig zu entzaubern. Wie dumm die Spieler sind, was für also transparente Motivationsansagen in unverständlichem Schwäbisch Jürgen Klinsmann loslässt. Ja. Diese berühmte Capitano-Ansprache, irgendwie war das alles so, das war so, na gut. Außerdem sind wir nur Dritter geworden. Eben, das hat mich an Sommermärchen nie überzeugt. Ja? Wenn sie Weltmeister geworden wäre, okay, geschenkt, Sommermärchen. Aber Dritter? Ja. Natürlich waren das, also Spiele habe ich alle gesehen, aber ja. Und ich möchte auch nicht wissen, welche Musik die vorher in der Kabine hören. Nee, eben. Genauso, das war schon, nicht ich habe allerdings auch bei dieser WM vor dem Brasilien-Spiel getwittert. Wird kein leichter sein. Nee, da haben sie gehört... ist steinig und hart. Nee. Da haben sie wirklich atemlos gehört. Also jetzt? Ja, bei dir. Jetzt, ja, klar. Nee, bei den anderen haben sie Xavier Naidoo, deinen Weg, gehört. Und jetzt haben sie atemlos gehört. Und ich finde... Auch da also ein Abstieg. Auch da war es so, Weltmeister, hat man sich gefreut. Aber dann dieser Empfang in Berlin. Ich weiß, da bin ich gerade zu meinen Eltern gefahren, schalte den Fernseher ein. Dann kommt erst Helene Fischer und danach machen die Idioten den Gaucho-Tanz. Finde ich, war dann so ein bisschen die Luft sofort wieder die... Unmittelbar nach dem Weltmeistergewinn war die Luft eigentlich wieder raus, finde ich so. Was ist der Gaucho-Tanz? Naja, bitte, Rüdiger, da haben die, so gehen die Gauchos, die gehen so, da haben sie sich über die Argentinier lustig gemacht. Das ist doch, die veräppelt. Was? Rüdiger, das war ein Skandal. Das finde ich aber auch. Alle Medien. Was hast du da gemacht beim WM-Gewinn? Wo warst du da? Ich. Auf Rügen wahrscheinlich. Auf, ich war. Naja, auf was, Rügen, wo bist du immer? Auf Amrum. Amrum. Auf, da habe ich selber. Da gibt es kein Fernseher, das bisschen. Das, ja, ja. Das, und kein Internet. Und kein, ja. Gut, das stimmt natürlich. Auf Amrum ist man abgeschnitten. Auf Amrum ist man. Dass du den Skandal quasi ausgesessen. Ja, ich weiß nur, dass ich, das habe ich schon mal erzählt, das Finale, dann Deutschland hatte gewonnen und dann haben wir Freunde in der Ferienwohnung auf Amrum geguckt und dann war so lustig, wenn man, dann haben wir das Fenster aufgemacht und man hörte niemanden außer den prasselnden Regen. Und dann plötzlich hörte man Geräusche und dachte, Mensch, da hat doch einer eine, wie hieß dieses Instrument, Vuvuzela? Habe ich das hier schon mal erzählt? Vuvuzela. Eine Uvuzela. Und dann haben wir genauer hingehört und dann war es aber doch nur eine Kuh. Ja. So, Mensch. Ich glaube, ich wiederhole mich auch. Sorry. Nur mir gegenüber. Das Publikum hört es die Geschichte zum ersten Mal. Glaubst du? Ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt, ja, an diesem Tisch. Nein, no, glaube ich nicht. Wer es weiß, kriegt die Freikarte für die Distel. Ja? Wer weiß, darf anrufen. Ja, genau. Die Leitungen sind ab jetzt geöffnet. Okay, aber bleiben wir doch beim verschobenen, angeblich verschobenen Sommermärchen. Da haben wir ja beide jetzt den Artikel gelesen, im Spiegel so ein bisschen, ne? Ich hab's, ja. 14 von 22 Seiten. Genau, also im Online sind 22 Seiten. Achso, okay. Ich glaube, im Magazin sind es nicht so viel. Ich finde erstmal, dass der Artikel erstaunlich gehässig ist. Also absolut, egal, völlig. Ob er Recht behält oder nicht, ist er eigentlich... Er geht polemisch sofort in die Vollen. Der völlig. Mit, gegen Niersbach. Der Herr Niersbach. Ja, genau. Die wandelnde Wellness-Oase. Oase. Ja. Mein Dialekt. Ich finde aber auch ungewöhnlich, dass man sich so auf den Niersbach sofort so einschießt. Ich meine, damals war der 20er eigentlich der leitende Geschäftsführer, wenn ich mich nicht irre. Und eigentlich ist der 20er nachweisbar, also was heißt nachweisbar, kann ich natürlich nicht on air sagen, aber mutmaßlich, sagt man ja so schön, ne? Mutmaßlich der menschlich größere Arsch. Und Niersbach eigentlich so ein bisschen der Good Guy. Aber irgendwas ist da los. Ich will gar nichts, also zu den Vorwürfen und diese Konten gibt es ja scheinbar, es gab ja diese Konten und es gibt auch dieses Geld, dieses ominöse Geld, was dann irgendwie an die FIFA zurückgezahlt werden muss, etc., etc. Es ist schon alles sehr ominös und das Gerücht gibt es nicht erst seit gestern, dass da was nicht stimmt mit der WM-Vergabe nach Deutschland. Aber wie gesagt, die Schärfe, die da plötzlich aus dem Nichts da drin ist, die überrascht mich. Und da habe ich dann gestern noch einen der Autoren, Jens Weinreich heißt er, glaube ich, bei Sky gesehen, bei Sky 90, dieser Fußballdiskussion. Und da hat der vom Leder gezogen, da hat ihn der Moderator Patrick, Wasser? Patrick Hazy Eyes, ja. Was ist mit dessen Augen los eigentlich? Keine Ahnung, ich dachte immer, der kifft früher, aber das kann ja nicht sein, glaube ich. Egal. Aber vielleicht hat er so viel gekifft, dass es das, naja, vielleicht wir kommen vom Thema ab. Augenkrankheit und dann jetzt wollen wir nicht, ja. Ganz gehässig. Nee. Ja. Auf jeden Fall, genau. Und der hat dann gesagt, dass, ob sie denn die Handschrift überprüfen lassen haben, weil sie haben ja so eine Notiz gefunden. Genau, Honorar für RDL. Ja, für LDR. Luis, wie heißt der nochmal? Es muss auf D enden, Dreifuß. Ja, Dreifuß, genau. Naja, für den Dreifuß halt, ne? Für den Inspektor Dreifuß. Also nicht den Schauspieler, ja, der uns eine wahnsinnig gute Haut haben soll, aber sondern nee, den Adidas-Menschen. Der, ja, ja, genau. Ja. Den mittlerweile verstorben, längst verstorben. Der längst 2009 verstorben, ja, ist. Aber vor kurzem erst wieder eine Schlagzeile, nachdem weil er Uli Hoeneß 5 Millionen, ja, Euro geliehen hat fürs Zocken, ja, und 15 Millionen noch gerade stand, ne, so, ja, als Bürge beim Immobilienzocken. Dass der mit seinen ganzen Konten nicht durcheinander gekommen, ja, ist. Ja, gekontet. Genau, und da hat der Moderator Patrick Hazy Eyes Wasserzieher eben gefragt, ob das denn belegt wird, das ist die Unterschrift, ob die das überprüft haben. Und dann hat der Jens Weinreich gesagt, nee, das hätten sie noch nicht überprüft. Was? Ja, was ich komisch finde. Und der ist dann aber in so eine beleidigt, majestätsbeleidigte Gegenattacke übergegangen. Das war ganz schön unheimlich. Das hat mich fast ein bisschen gegruselt, wie sauer der Jens Weinreich da wurde. Hm. Ja. Und den Niersbach haben sie ja wirklich gefragt, und das kam mir ehrlich vor, die Antwort, was es denn mit dieser Notiz auf sich hätte, Honorar für Dreifuß, ja, also oder diese Abkürzung, das Akronym, und dann hat er gemeint, so, er kann sich beim besten Willen nicht daran erinnern, es wäre schön, wenn man ihm das mal vorlegen würde, dann könnte er vielleicht auch sagen, was das war und ob das seine Schrift ist. Hm. Das fand ich eine sehr natürliche Reaktion drauf, so würde man auch aus normal, fast ein bisschen zu privat drauf reagiert, finde ich. Ja. Nicht so staatsmännisch. Aber ich finde es ganz ehrlich, also das kam mir ganz ehrlich vor. Das ist eigentlich genau der Grund, warum man sich solche Bleistiftnotizen macht, ne? Hm. Andererseits, dass natürlich jetzt alle so die reinschließen von diesem ehemaligen Organisationskomitee. Ich will nicht sagen, es ist verdächtig, aber es kommt mir so vor, als wären da Sachen passiert, von denen man damals nicht die Tragweite erahnt hätte, beziehungsweise weil sie einfach so ein bisschen Habitus waren im Geldgeschiebe der frühen 2000er ja. Weltfußball. Naja. Und der Zeitgeist kommt jetzt und rächt so ein bisschen alles. Ja. Was man so, wie man das so gehandhabt hat die letzten 50 Jahre oder so. Ja, ja. Ja, ja. Naja, es ist ja. Ach, ich weiß es nicht. Okay, nee, meine Gedanken sind zu unausgegoren, als dass sie jetzt hier von einem Millionenpublikum zum Besten geben würde. Gut. Das wollte ich noch sagen, ne? Dass dieses. Jetzt mal eine super Spekulation aus dem linken Halbfeld. Vielleicht hat Uli Hoeneß ja überhaupt gar nicht mit spekuliert an der Börse oder sonst irgendwie so. Vielleicht war das Geld für was ganz anderes oder vielleicht ist es quasi einfach, hat er sich bekannt als Steuersünder und verrückter, nächtlicher, manischer Börsenspekulant, weil es eigentlich um was ganz anderes ging. Das würde ich nicht dem Herrn Weinreich sagen, ich glaube. Dann haben wir das nächste Woche im Spiegel. Ja, genau. Also der hört, wenn der Herr Weinreich mithört. Denkt drüber nach. Ja. So, was haben wir sonst noch? Wir haben den Tiger bei Paderborn. Ja. Der hat gegen die Löwen gespielt. Nee, Quatsch. Hast du ihn jubeln sehen eigentlich? Hast du gesehen, wie er gejubelt hat? Ja, das sah schon sympathisch, meinte der Sky-Mensch. Ich fand's, sah ein bisschen geübt aus. Bisschen kloppig sah es aus. Ja, es sah so ein bisschen aus wie, haha, jetzt bin ich auch Trainer, jetzt... Kloppo-esk. Also Schauspieler hat mich jetzt nicht überzeugt. Ja, aber ich finde, der Effenberg ist so ein, der ist so ein, der schauspielert sich so gerne selbst. Also wie du gerade gesagt hast bei diesem Videoausschnitt, was wir gesehen haben vor der Sendung, mit Freunde der Sonne, da hast du doch gesagt, wen imitiert er da, wen macht er danach? Und ich weiß nicht, ob ich es gesagt oder gedacht habe, er imitiert sich selbst. Also Effenberg ist quasi schon ein Selbstinszenierer. Und ich mag das aber. Ich mag, dass da jemand wirklich so ganz professionell seine Rolle in den Medien auch ernst nimmt. Und ich fand auch sehr super, dass er bei der Pressekonferenz, da waren ja, ich würde mal sagen, für Paderborner Verhältnisse überproportional gut gefüllt, der Presseraum. Ja. Und dann hat er auch so gesagt, als Einstiegssatz so, ja, ich bin's wirklich. Ja. Hat er auch gesagt, ich bin der normale Typ? Nee, er hat gesagt, I'm the new one. Nicht schlecht. Ja, jetzt ist jeder One ist jetzt irgendwie. Yeah. Was bist du für ein One? I'm the... Funny One. I'm the... Yeah. Yeah. Ich hab noch... I'm the itchy one. Ich bin der Neurodermitiker. Der ist gut. Der ist gut. Auf jeden Fall, das erfreuliche Trainerdebüt. Ich weiß nicht so, kleine Brötchen backen kann man das subsumieren, ne? Ja. Effenberg bei Paderborn. Du weißt ja, dass es die absolute Trainerschmiede ist. Roger Schmidt. Natürlich weiß ich das. Ne? André Breitenreiter. Ja. Ich sag dir, frag mich mal, wo ich mein allererstes Vorsprechen hatte. In Paderborn? Ja. Wirklich? Ja. Also das dann ich bin aber, es war ein Vorsprechen auf dem Niveau, ich war fertig mit der Rolle und die erste Frage war, wo haben Sie Ihre Ausbildung gemacht? Ja. Aber man muss wirklich, also wenn, jetzt ist es billig, Talentschmiede Paderborn, ne? Absolut. Absolut. Ja, was haben wir noch unter Sonstiges? Ja, Klopp. Das ist so lange her, dass wir das letzte Mal gepodcastet haben, dass dazwischen, irgendwo zwischendrin, zwischen den ganzen Skandalen, dieses Klopp-Debüt bei Liverpool. Ja, ne? Das wochenlang, also tagelang. Und ich finde, nach zwei Tagen wurde der Stick, wie man so schön sagt auf Englisch, von Jürgen Klopp schon wieder ein bisschen same old, same old. Ich fand, in dieser Pressekonferenz fing er mir schon wieder an, auf die Nerven zu gehen. Es kann auch sein, dass ich mich schon ihm so ein bisschen gewogener, mich selbst so geistig so geschult habe, dass ich ein bisschen gewogener bin in der mentalen Vorbereitung darauf, dass er Bayern-Trainer wird. Hm. Aber dann mit so gewissen Sprüchen fand ich schon wieder so, fand ich schon wieder so aufgesetzt und so ein bisschen so, es war ein bisschen zu karnevalesk irgendwie. Hm. Jetzt habe ich das Spiel nicht gesehen von Liverpool, es war wohl nicht schlecht, ging 0-0 aus, aber haben auch eine Verletzten-Misere und alles nicht einfach, aber mag schon sein, dass Klopp nach Liverpool passt und mich stört es jetzt auch nicht, dass er kein Bayern-Trainer wird, aber ich muss sagen, ein paar Ausschnitte von Klopp an der Seitenlinie und ich bin schon wieder genervt. Ja, dann ist ja vielleicht ein Klopp an dir vorübergegangen. Ja, interessiert hätte mich das Experiment trotzdem. Kann ja noch passieren. Kann noch passieren, ja. Kann ja noch. Pep hat ja immer noch nicht zugesagt und langsam finde auch selbst ich als Pep, Entschuldiger Nummer 1 des Landes, dass man sich mal langsam äußern könnte. Also jetzt vertraglich, mein Gott, ist noch ein bisschen hin, aber auch den Fans gegenüber. Also der Fußballfan möchte eigentlich schon mit so einem gewissen Informationsgehalt in die Winterpause gehen, wer da den Verein nächstes Jahr trainiert. Eigentlich dachte ich, sprach jetzt viel für Pep auch, weil Klopp ja nicht kam und so. Jetzt gibt es ja diese Gerüchte über Manchester City, dass er dahin gehen soll. Allerdings gab es die schon, bevor Pep überhaupt bei Bayern angefangen hat. weiß nicht, was man da dem beimessen kann. Er kennt ja auch so ein paar Emirats-Spezies, die da irgendwie mit dem Club verbandelt sind. Kommen die Gerüchte auch her. Ich habe eine sehr innige Umarmung bei dem Spiel zwischen Bayern und Bremen gesehen, nach dem Tor von 1-0. Eine sehr innige und lang anhaltende Umarmung von Pep und Sammer. Wem? Ach. Die so fast so, man wollte sich gar nicht mehr loslassen. Das könnte man jetzt in beide Richtungen interpretieren, ne? Der Abschied steht kurz bevor oder jetzt. Jetzt den Weg gehen wir jetzt. Ja. Dieser Weg kann leichter sein. Wir machen noch weiter. Ja. Also. Oh. Aber wie singst du Herbert Grönemeyer-mäßig, ne? Wie singst du denn selber? Ich sehe da keinen Unterschied. Doch, ich sehe schon einen großen Riesenunterschied. Ja. Ich habe mal, für Schöne Bochums. Für meine Tochter habe ich mal wollte ich mal dieses Der Mond ist aufgegangen, was ich mir vorsinge, habe ich mal so auf YouTube gesucht, damit ich es nicht selbst singen muss. Und dann habe ich eine Version von Herbert Grönemeyer gefunden und habe die Der Mond! Und die war super. Die war wirklich, wie du es dir vorstellst. Der Mond ist aufgegangen, die golden Sternlampen am Himmel, hell und klar. Du bist sicher, dass du nicht das Lied Vollmond meinst? Vollmond! Nein. Ich meine, das ehemalige Barockgedicht ist ein Volkslied, 100 Jahre später avancierte, Der Mond ist aufgewacht. Immer noch das erste und einzige Lied, was ich auf dem Klavier spielen kann. Ja? Ja. Wunderschön. Nächstes Mal Kinderklavier von Ludwig und dann geht's los. Dann geht's. Statt Ukulele. So, genau, dann haben wir den Thema des Club auch abgefrühstückt. Horst Held wird Schalke verlassen und wahrscheinlich durch den Mainzer Manager Christian Heidel ersetzt werden. Und ich finde. Erwartest du da von mir eine Meinung? Nein. Nein, gar nicht. Ich wollte eigentlich meine Meinung preisgeben und dich einfach nur so als Stichwort darüber benutzen. Gut, ich. Frag mich, was ich dazu denke. Sag mal, Bernie, was hältst du davon? Danke, dass du fragst. Ich dachte, du fragst nie. Ich mag Horst Held, wollte ich nur sagen. Der hat vielleicht nicht immer die allerglücklichsten Entscheidungen getroffen, aber er hat wohlweislich, habe ich gelesen, so diesen Schuldenberg von Schalke sehr gut abgebaut. Dabei den Kader immerhin so verstärkt, dass man immer schön in die Champions League gekommen ist. Jetzt letzte Saison war man nicht so gut. Und mir ist er nicht unsympathisch. Und der Heidel ist so ein alter Bayern-Nachtreter, aber wohl so ein wirtschaftlich und was so Spieler kaufen und wieder teuer verkaufen hat, dann wirklich sehr gut. Mainz ist ein sehr gesunder Verein. Also ich glaube, der Heidel ist ein guter Mann. Von den Sympathiewerten war mir Horst Held eigentlich lieber. Und Horst Held offensichtlich sich selbst, weil er hat nämlich gesagt, beim Doppelpass Sport 1 Stammtisch, wo habe ich den jetzt aufgeschrieben, hier, hat er gesagt, auf die Frage, wie grün er sich denn mit dem Heidel ist, hat er gesagt, es gibt Leute, mit denen geht man gerne essen und es gibt Leute, da bleibt man lieber zu Hause. Wahrscheinlich würde er auch mit mir nicht essen gehen wollen. So. Naja. Jetzt haben wir die ganzen Nebensächlichkeiten abgefrühstückt. Jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Und zwar Rüdiger Rudolph. Breaks it the fuck down for you. Okay. Der Spieltag. Stuttgart trägt gegen Ingolstadt einen 1:0 Sieg davon. Irregulär. Hannover macht sich in Köln 1:0 die Hände schmutzig. Ebenfalls irregulär. Frankfurt wird von den Fohlen 1:5 niedergetrampelt. Schalke gewinnt gegen Hertha 2:1. Ziemlich knappe. Wolfsburg lässt sich von Hoff mit 4:2 nicht die Stickoxide vom Brot nehmen. Sehr gut. Hamburg und Leverkusen gurken ein 0:0 zusammen. Augsburg ergibt sich Darmstadt 0:2. Bremen erringt gegen Bayern ein 0:1. Achtungsmisserfolg. Mainz bleibt gegen den BVB. Zweite Mal. Bravo, das war dein bestes Brexit-Down. Dankeschön. Das ist genauso. Ich würde sagen, Rüdiger, so habe ich es mir damals vorgestellt, als ich diese Rubrik bei dir Ich hoffe sehr, meine Probezeit hier. Ja. Also sie nähert sich jedem Ende. Naja, Wir ziehen erste positive Bilanzen. Schreibt uns doch, wie ihr... Nein, Quatsch. Nein. Schreibt uns nichts außer Lob. Internet-Gehate gibt es viel genug. Wir nehmen hier nur Lob entgegen. Ja. So, zu dem Spiel, zu dem Spiel selbst. Also Bremen-Bayern 0:1. Ich finde sehr knapp. Also sehr knapp. Ein Sieg fast erzwungen. Er kommt einem auf die Bayern bezogen fast altmodisch vor. Ja, genau. Stimmt. Ein altmodischer Bayern-Sieg. So, ach Gott, ja, sicher. Das gibt es ja auch noch. Ja. Sehr viele Verletzte bei Bayern. Pep Guardiola hat gesagt, mit so wenigen Spielern kann man keine Titel gewinnen. Und ich finde jetzt auch, im Nachhinein muss ich sagen, dass letztes Jahr, dass das dann irgendwann so schief lief, auch in der Champions League, das war schon diese Personalmisere. Ja. Das erkenne ich jetzt im Nachhinein, weil das zieht ja auch die anderen runter, wenn... Ja. Ich freue mich heute mit dem und dem im Training. Ach nee, der ist ja krank. Ist wie in der Schule, ich kenne das auch von Emily. Ja, so, wenn ihre geht dann auch nicht so gerne hin. Ja, ich gehe da auch nicht so gerne hin. Ja, genau. Ja. Ich weiß gar nicht, wohin. Wenn ich krank bin, würde ich auch nicht so gerne hin. Dann sitze ich hier, weiß nicht, wie das Mikro angeht. Ja. Aber es ist... Und der Lewandowski, der wäre ja auch, also das... Der wäre fast ausgefallen. Ne? Der wäre aber einmal böse, mal, also beinahe. Also der hält was aus, offensichtlich. Ja, also der Bremer Torwart Wiedwald. Ja, Wiedwald ist... Hat den Lewandowski gefällt. Beinahe umgeholzt. Ja, genau. Ja. Zwei Idioten, eine Brante. das sah, hast du das gesehen? Da gab es dann auch wirklich so natürlich. Spuren auf Lewandowski. Auf seinem Bein, natürlich. In den Schenkel oder sowas. Ja. Ja. Ja, genau, es gibt viele Verletzte. Das führt dazu, dass irgendwann jemand namens Milos Pantovic eingewechselt wird aus Serbien, serbischer Jungspieler, ja. Von dem ich ehrlich gesagt noch nie gehört habe. Ist ein Pantovic nicht ein serbischer Stabreim? Entschuldigung. Ja, was soll ich sagen? Ich habe auch noch nie von dem gehört. Ich denke ja immer, ich kenne so den Bayern-Kader in- und auswendig, aber da musste ich mich fragen, wer ist Milos Pantovic? An sich anfangs ein sehr fades Spiel, finde ich. Und ich hatte den Eindruck, Thomas Müller wurde es auch zu fad dann. Er hatte einfach Lust, jetzt ein Tor zu schießen. Ja. Und allerdings war das super. Der Thiago macht so diesen Pass so rein. Ja. Und plötzlich steht Müller in der Mitte und schießt das Tor, sodass automatisch natürlich alle Bremer Hände in die Luft gehen und abseits schreien, weil es rein imaginativ nicht vorstellbar war. Dass er plötzlich da sich materialisiert. Wie er da hingekommen ist. So hingebeamt, ne? Ja, ja. Genau. Dann hat er den Ball auch noch so fantastisch mitgenommen, wobei dieses Mitnehmen eigentlich ein Schuss werden sollte, glaube ich. Ja, typisch Müller, ne? Ja. Also eigentlich. Oder was? Ja. zwischen Genie und Wahnsinn. Ja, wobei es geht eigentlich immer Hand in Hand, finde ich so. Ja. Also auch gerade so grobmotorisch Genie und Wahnsinn. Was haben wir noch? Bremen hat es eigentlich ganz gut gemacht. Also die haben sehr gut verteidigt. Dieses Lustlose, ne, das dem Spiel auch echt so ein bisschen den Zahn gezogen hat, die erste halbe Stunde, das finde ich war eher so eine Tarnung. Ja. Wenn die dann kamen, dann war das durchaus effektiv. Ja. Haben halt ihre guten Chancen nicht genutzt. Nee. Also schade, dass Thilo nicht da ist. Ja, schade, dass Thilo nicht da ist. Der hätte uns was sagen können. Genau. Ja, Pizarro. Gut, dass er kein Tor geschossen hat. Pizarro war einer meiner absoluten Lieblingsspieler ever. Das hat man auch gesehen. Die Bayern-Spieler haben ihn auch herzlichst begrüßt. Mhm. Und lustig auch, dass Pizarro eigentlich immer nur zwischen Bayern und Bremen hin und her wechselt. Ne? Ja. Ich glaube, kurz bei Chelsea oder Man City oder so. Aber eigentlich wechselt er immer nur zwischen Bayern und Bremen. Vielleicht nächster Verein nochmal Bayern, Amateure oder so. Ja. Abschiedsstation. Mhm. Gut, Hauptsergebnis zu 60. FC Augsburg-Darmstadt, ja, bei Augsburg liegen die Nerven blank. Ja. Ne? Darmstadt gewinnt schon wieder und auch mal wieder auswärts. Ja. Und ich muss sagen, wenn jemand Sandro Wagner aufrichten kann zum treffsicheren Effektivstürmer, so Lazarus-mäßig, dann ist er wahrscheinlich ein guter Trainer. Also ich muss wirklich sagen, der Bernd Schuster. Naja, offensichtlich. Ja. Außerdem hat Bernd Schuster gesagt, Bayern schießt in dieser Saison 100 Tore. Die schaffen es. Ja. Okay. Und Darmstadt hat... Aber sie haben schon, wie lange sind 29, ne? Bayern? Mhm. Ich habe gerade die Tabelle nicht vorliegen. Ich habe die im Kopf. Sehr gut. Dann sag mir doch, wie viel Tore hat Darmstadt? Das weiß ich nicht. Aha. Ich kann dir sagen, dass Darmstadt 6 Treffer bereits nach Standards erzielt hat. Naja. Und Standards aber einfach trotzdem weiterhin gegen Darmstadt von jeder Mannschaft schlecht verteidigt werden, weil scheinbar immer noch niemand Darmstadt zutraut, dass die einfach mal so gewinnen können. Aus eigener Kraft. Aber habe ich jetzt auch gelernt. Jetzt, ich bin ja Neuling im Fußball gucken quasi. Also die Standards sind die Waffe der Aufsteiger. Und ich finde, dass Darmstadt gar nicht mal so jedes Spiel auf Anschlag spielt, wie jetzt zum Beispiel Paderborn das letztes Jahr getan hat, sondern manche Siege kommen auch durchaus ganz kühl erwirtschaftet daher. Ja. Ja, dann haben wir der VfL Abgas gegen Hoffenheim. Da muss man sagen, es war ein schönes Spiel vor allem für Bas Dost. Der hatte ja keine so schöne Woche. Ja. Mit seinem Oranje-Team. Ach so, oh ja, jetzt. Mhm. Ja, ach, der Arme, ja, ja. Ja. Wobei ich ehrlich gesagt, ich so diesen Katastrophentourismus, dass Holland ausscheidet, finde ich gar nicht so gut. Ich finde so eine gesunde Holland-Rivalität bei einem großen Turnier. Ich werde nie vergessen, meine Abschlussfahrt in der 10. Klasse nach Oberaudorf, ja, wo dann das Spiel war Deutschland, Europameisterschaft 1900. Schnarch. Okay, ja, nee, genau, dann. Das war eine tolle Anekdote. Ja, Hör's doch auf, vergiss es ja. Ich habe mit dem roten Oranje, weil mich meine Klassenkameraden so genervt hat, habe ich dann so getan, als ob ich zu Holland halten habe, mit dem oranjefarbigen Handtuch meines Freundes John gewedelt. Es gab Ärger. Ja, ist eine aus Le Mans bekommen. Also das war schon, wir waren ja auf dem Gymnasium, ja, wir haben uns nicht gehauen. Ihr habt euch auf dem Gymnasium nicht gehauen? Nein, das konnte mein englischer Freund Giles auch nicht glauben. Ich kann mich an keine Schlägerei in meiner Schulzeit erinnern. Er sagt in jeder Pause, aus irgendeiner Ecke des Schulhofs, wäre gekommen, Fight. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich habe mal mit einem Iren geredet, der ist in Dublin zur Schule gegangen und der hat gesagt, Schlägereien war bei ihnen nie ein Thema, weil die waren viel zu sehr mit Messerstechereien. Ja, sehr gut. So, was gibt's da noch? Max Kruse, Dreierpack. He's on a roll. Ja. Ach, in der Nationalelf getroffen. Was ich sehr gut fand, war... Ich glaube, das letzte Tor hat er nur gemacht, um seinen Freund Schürrle moralisch aufzurichten. Ja. Weil dessen Flanke war eigentlich, finde ich, ein bisschen zu scharf geschossen. Eigentlich hätte man auch von der überfordert sein können, aber ich glaube, dass er eine Sekunde vorher, den muss ich jetzt machen, damit der andere mal besser draufkommt. Ja, genau. Genau, hätte man auch bleiben lassen können eigentlich. Ja, es hätte ihm keiner vorwerfen können. Der Schürrle war auch schon, ich muss flanken, bam, so, aber so... Eugen Polanski von Hoffenheim hat nach dem Spiel gesagt, wir müssen uns mal zusammensetzen und uns wahrscheinlich ein bisschen auf die Fresse hauen. So reden die einen, die sagen, lass uns nicht essen gehen. Ja, die anderen sagen, wir setzen zusammen auf. Ja, sie meinte, das war kein Bundesliga-Niveau, was Hoffenheim da gespielt hat. Oh. Ja, genau. Und Eugen Polanski war offensichtlich nicht auf dem Gymnasium. Die hauen sich auf die Fresse. Geil. Da wird noch geredet wie unter Männern, ne? Nike steigt für 80 Millionen bei Wolfsburg ein als Sponsor. Für 80 Millionen? Ja. Verteilt auf wie viele Wochen? Ich finde es irgendwie alles irgendwie kurios, weil der Winterkorn, der ist ja quasi in den Bayern-Vorstand und da ist ja auch der Adidas-Chef drin und das sind ja auch alles mit so, ach so, das sind ja auch Kumpels, glaube ich. Mhm. Aber jetzt ist dann doch, na gut, der Winterkorn hat nichts mehr zu sagen, ne? Hat sich ja quasi ausgekornt und schon kommt Nike um die Ecke. Ja. Schön. Aber wollen die auch in Wolfsburg produzieren? Boah, ja, das glaube ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, die ist ja eine amerikanische Firma, wie du vielleicht weißt. Ja, habe ich. Griechisch, dachte ich. Ja, im Original aus Griechenland. Ein Immigranten. Und die stört es ja nicht so mit dem Abgas-Dings. Ne? Das Negativ-Image stört Nike nicht so mit dem Abgas-Skandal. Nein? Ja, offensichtlich nicht, sonst würden sie ja nicht 80 Millionen als Trikotsponsor oder was weiß ich da investieren in Wolfsburg. Ja, ja. Die glauben vielleicht noch an das Gute im Diesel. Ja, genau. BVB Mainz. Ein ausgeglichenes und durchaus stellenweise amüsantes Spiel, aber der BVB war effektiver, was soll man sagen? Das ist quasi so die langweiligsten Spiele, wo beide eigentlich ganz gut spielen und es ist auch ein schönes Spiel, aber es gibt eigentlich nichts drüber zu sagen. Aber einer schießt halt zwei Tore mehr. Genau. Frankfurt Borussia 1-5. Das habe ich da notiert. Nicht so spannend, wie es klingt, habe ich notiert. Ja. Das war stellenweise ganz schön ziergert, wie man auf Bayerisch sagt, aber letztlich gab es dann doch Tore. Der junge 19-jährige Mahmoud Dahoud hat sich groß hervorgetan. Mein Highlight des Spiels war aber, dass es schon gerade nicht so gut lief für Frankfurt. Hat Injovski ich glaube, es war ein Standard oder so, auf jeden Fall das Spiel stand gerade auch, einfach mal so dem Nebenmann Raphael einfach auf den Fuß getreten. Einfach so, fuck you. Einfach so. Das ist nur menschlich, aber natürlich auch eigentlich schwer rotverdächtig. Ja, auf jeden Fall. Und dann gab es noch einen Doppelpack von Hahn und Feierabend. Ja. Und André Schubert. Ja, und genau, ich sehe da ein Fee-Zitat bei dir stehen. Jubiliert, ja. Fee-Zitat. Willst du es vorlesen? Das von Fee? Ja. Ach, das Fehlzitat. Fehlzitat. Also, ja, ich weiß, dass wir was ändern müssen, um wieder Sicherheit zu bekommen. Danach hat er, glaube ich, gesagt, das habe ich heute kapiert. Ja, genau. Das habe ich heute verstanden. Ja. Das finde ich irgendwie gut, das hat mir gefallen. Der ganze Satz war so menschlich. Ja, irgendwie so. Ja, total. So nach dem Motto, okay, gut, so geht's nicht weiter. Also jetzt. So, das habe ich heute verstanden. Und dann kam auch noch so eine Kameraeinstellung, wie er über den Platz geht und guckte auch gerade, als hätte er was verstanden. Mhm. Das war wie Theater eigentlich ein bisschen. Gut. Schalke, Berlin. Da war wieder unser... Dann Balkan Roughneck. Ja, der war sehr... Hat mehr getan, als auf den Fuß getreten er hat. Ja, der war, also der ist ein bisschen übermotiviert von seiner eigenen Erfolgsserie in Berlin, von seiner Wiedergeburt, und das war sehr unnötig. Das war jetzt auch keine super tolle Szene. Ach, der ist wiedergeboren worden? Ja. Wissen das die anderen schon? als Berliner Spieler. So ach so, ach so. Und nicht in Darmstadt, sondern in Berlin. Der war vorher bei Stuttgart, war verletzt, hat Torflaute um Torflaute, wobei das gar nicht sein kann, weil dann wäre es ja eine große Torflaute. Ja. War in Berlin jetzt so gut, hat wieder Tore geschossen und gefeierter Held der Massen, endlich der Stürmer, der Berlin gefehlt hat. Damit war auch Kalou, der hat auch Kalou mitgerissen und jetzt wahrscheinlich diesem Euphorie-Schub geschuldet dann auch dieses übermotivierte, dämliche Foul, wo dann selbst Paul Dardai gesagt hat, dass man da nochmal reden müsste eventuell. Weil er auch 72 Minuten oder so hat die Mannschaft dann zu 10 gespielt. Aber und dafür hat sie fantastisch gespielt und war durchaus, hätte auch sogar gewinnen können. Und dann, was ist dann passiert? Dann haben die anderen Tor geschossen. Genau. In der letzten Minute. Max Meyer, oder? Glaube ich. Ja. Ja, genau. Und nach toller Vorarbeit wieder von Sané. Ja. Ja. Der dann, ich finde, er hat auch nicht hinzufallen im Strafraum ist auch eine Qualität. Ich finde, ich sehe so oft so irgendwelche Leute nach ihm hechten und der läuft einfach so weiter. Ich habe die Szene jetzt nicht im Kopf, muss ich einräumen. Okay, deshalb guckst du so. Ja, ich hatte aber auch ein Bandprobenwochenende mit Umzug in einen anderen Proberaum. Okay. Ja. Ich war am Samstag zum ersten Mal in diesem Spa in der Lehrter Straße. War Bali oder so heißt das. Ja, da war ich noch nie. Und war's schön? Das war schön. Ja. Ich bin nicht so ein Saunagänger, aber man ist so in einem Moment ist man in der Tiefgarage, dann ist man noch an der Kasse und überall sind noch Menschen und plötzlich eine Sekunde später stehst du in Umkleiden und alle sind nackt. Manchmal ist das schon lustig. Ja. Ich war hingegen in dem Freibad nebenan. Ah. Das ist ein ganz schäbiges Moabit-Freibad. Am Samstag? Nee, du bist der härteste Bernie Meier. Nicht den Samstag, ach so. Anderen Samstag. Aber während alle sich im Bali vergnügt haben, war ich mal mit meinem Sohn in dem bisschen ruppigeren Moabiter Hallenbad daneben. Ja. War auch sehr schön, sehr authentisch. Ja. Und da muss ich sagen, da in diesem kleinen Imbissstübchen, was da so an die Schwimmhalle angrenzt, da gibt es, glaube ich, Pommes für 1 Euro oder so. Oh. Also da herrschen Preise wie bei Muttern. Vorderwände. Ja, wirklich. Und aber auch die, ich glaube, die Einrichtungsgegenstände sind mindestens so alt wie das Essen. Nein. In Babali liegen lauter so Buddhas rum. Ja. Ah, die sind auch von Butlers, glaube ich. Butler. Liegt ein riesen Butlers Buddha. Da gibt es ein Kaminzimmer. Dann denkst du erst, oh, wie schön, Kaminzimmer. Dann guckst du die Decke an, dann ist sie so abgehangen mit so Schlitzen wie so einem Großraumbüro. Ja. Und der Kamin funktioniert mit Gas. Das ist irgendwie. Aber es ist schon lustig, dass wir so die saturierte, gelangweilte Berlin-Mitte, untere Mittelschicht, sofort Butlers Buddhas erkennen. Ja, aber wenn ich als Mittelständler schon mal die Hosen runterlasse, dann soll auch das Surrounding stimmen. Ja, genau. Dann möchte man auch seinen Butler-Bruder dabei haben. Den man nicht, kennt von so. Wie nicht von der Nunana. Genau. Ich habe meine Buddhas immer in diesem Geschäft da an der Eberswalder Straße gekauft. Kennst Buddhas and More? Nein, das kennst du es nicht. An der Eberswalder Buddha. Da ist ein riesen Buddha. Ah. Wie heißt denn der nochmal? Der hat auch einen ganz buddigen Namen. Moment, wo Pappelallee hoch, da hinter dem Kaffeeladen. Ja, genau. Dieser Bund, wo so Tücher draußen liegen. Ja, genau. Keine Ahnung, wie der heißt. Ja. Da gibt es wunderschöne Buddhas. Da riecht es immer sehr nach Buddha. Ja. Buddha-Brot. Nach ranziger Buddha. Nee. Ja, gut. Okay. So, genau. Stuttgart-Ingolstadt 1-0. Endlich siegt Stuttgart, aber spielt scheiße. Was sagt das? Die Lehren, die man daraus zieht? Spielt öfter scheiße. Genau. Das Tor, muss man sagen, da waren drei Leute so klar im Abseits. Ja. Also da stand quasi eine Riegel aus Stuttgart vor den Ingolstädtern. Der Pass kam rüber auf diese drei Stuttgarter. Jeder hätte zugreifen. Aber vielleicht hat der Linienrichter gedacht, es kann nicht sein, dass drei im Abseits sind. Es kann kein Abseits, also, ergo, es kann kein Abseits sein. Genau. Was soll ich denn da angeben? Die Reinnamen, wie heißen die? Oh. Wie stehe ich denn da? Oder wie stehe ich denn da? Ich schreibe drei Leute im Ort. Ja, da hätte ich doch vorher was sagen müssen. Wie konnte ich es nur so weit kommen lassen? Apropos vorher was sagen. Köln-Hannover. Ja. Schönstes Handspiel der Saison bisher. Oder wahrscheinlich der Saison des Jahrzehnts, ne? Von Andreasen. Oder auch so Bastian Dankert, der Schiedsrichter, auch gefragt wurde, ja, warum er es nicht gesehen hat und wie das dann so war. Und er tut ihm leid und furchtbarer Fehler und etc. Und dann hat ihn der Sky-Reporter Uli Potowski gefragt. Ja. Wimbledon-Uli, wie ich ihn immer noch nenne. War der Wimbledon-Korrespondent von RTL damals. ob es dem nicht zu denken gegeben hätte, dass die Kölner dermaßen ausgeflippt sind. Und hat da gemeint, naja, Sie wissen, als Schiedsrichter, wenn man dann mal so drin ist mit seiner Meinung, mal so Fahrt aufgenommen hat, dann steht man auch irgendwie dazu. Auch das ein sehr, auch das wie ähnlich wie das Interview mit Armin Fee und Wolfgang Niersbach mit dem vergessenen Zettel. Ja. Irgendwie so ein ehrlich, entwaffnet ehrlich. Entwaffnet ehrliches Interview, ja, genau. Naja, protestieren, ich meine, man kann ja nicht jedes Mal als Schiedsrichter, ach so, ach nee, ihr protestiert. Ja. Ach, ihr wollt gar keinen Elfmeter kriegen. Hätte das gegen, nee, oder kein, ja. So. Das müsst ihr ja sagen. Das müsst, ach so, ja, Mensch, naja. Der Stöger, Trainer von, österreichischer Trainer von Köln, du kennst ihn vielleicht. Ja. Vom Hörensagen. Der hat dann an den Andreasen in Schutz genommen und hat gesagt, das ist nicht die Aufgabe des Spielers, sowas zuzugeben. Und ehrlich gesagt, obwohl ich schon mich für Fair Play und Ehrlichkeit ausspreche. Hat er recht. Hat er recht, weil für eine Mannschaft wie Hannover, die jetzt gerade im Abstiegskampf ist, wenn man es zu dem Zeitpunkt der Saison schon sagen darf, da zuzugeben, das 1-0, das so an sich schon unverdiente 1-0 Köln hätte das auch gewinnen können, das war gar keins. Und dann gibt es kein Tor und die Mannschaft geht vielleicht mit Niederlage oder nur ein Punkt vom Platz in dieser schwierigen Situation. Da hätte es Drescher gegeben vielleicht. Da hätte man so sich zusammengesetzt und sich auf die Fresse gehauen. Ne? Ja. Stattdessen ist er zu Skripnik direkt gelaufen und hat gefragt, was soll ich machen? Ne? Fronzek. Skripnik, genau. Ja, Fronzek natürlich. Vokale? Ja, stimmt. Sehen sich sogar ein bisschen ähnlich? Nein, haben eine gleiche Frisur. Sehen sie überhaupt nicht ähnlich. Nein. Das denkst du nur, weil wir neulich das Duell der Konsonanten hatten. Skripnik, ich glaube. Gegen Fronzek. Stimmt. Ja. Ich habe versucht, mich zu retten. Und dann gab es noch Leverkusen, ist dir nicht gelungen. Leverkusen HSV 0-0. Hm. Ach, übrigens 0-0. Ach, einer der dümmsten Sätze von Klopp war I have a 08-15 face. Oh. Ja, also erstens mal finde ich, es ist so ein unpassendes Understatement, weil es nicht stimmt, finde ich. Also Klopp hat ein sehr markantes Gesicht. Und es gibt Ludwigs ehemalige Kindergärtnerin liebt Klopp und bezeichnet ihn als einen der attraktivsten Menschen, den sie so im Fernsehen sieht. Und der Junge ist noch auf der Kita? Nein, natürlich. Nein. Das meinst du, warum ich den rausgenommen habe. Noch ein Satz war Schluss. Ach, da drüben, ja, klar. Dana. Sorry, Dana. Wo war ich? Bei 0-0. Also ja, genau. Es war gegen 0-0 aus und ich finde, der HSV war ein unangenehmer Gegner. Und Rene Adler hat geglänzt. Habe ich gesehen. Zu den Torwarten mal kurz. Wusstest du, René Adler war eigentlich mal die Nummer 1 im Nationalteam? Ja, das wusste ich. Hat er sich verletzt. Ja. Und Ralf Fährmann, der auch so gut bei Schalke gehalten hat, der Schalker Torwart, war eigentlich die klare Nummer 1, nachdem Manuel Neuer weg war und hat es auch mit seinen Leistungen bestätigt. Aber auch der hat sich verletzt und musste sich wieder zurückkämpfen gegen Unnerstall und zwischenzeitlich war dann nochmal der Stirnband Hildebrand da. Ja, genau. Aber jetzt ist er wohl wieder, hat er Fuß gefasst. Der Ralf Fährmann. So, genau. Das war's für heute. Rüdiger, hast du noch quasi was non-topical, nicht Fußball-Sachen zu berichten? Vabali haben wir schon gehört. Vabali, ja. Vabali ist ja immer alle nackt. Ja. Manche leben das da extrem aus. Gucken auch so leicht herausfordernd dabei. Ja? So, guck, ich bin nackt. Natürlich, ich kann hier nackt sein. Ist erlaubt, ich bin nackt. Viele sind so beiläufig nackt. Ja. Und manche lassen den Bademantel an und nur in der Sauna, so, wenn man, ich finde, in der Sauna selber, wenn es dann so heiß wird, sind die äußeren Bedingungen so extrem, dass mir, also dass das eh egal ist. Ja. In der Sauna kann ich auch damit leben, ich finde so nackt, der Nacktbader bin ich nicht, muss ich sagen. Und ich, ja, es ist sowieso komisch, wenn man dann so im Pool schwimmt, das Schwimmgefühl nackt ist ja dann doch schon wirklich ein anderes. Ja. Das ist schon auch nicht schlecht, das muss ich zugeben. Was ich immer blöde Kombination finde, ist nackt und Badeschlappen. Ja, das stimmt. Aber als ich komme wieder auf Amrum zurück, leider hat meine Tochter eine Freundin, die ab und zu auf dem FKK-Campingplatz dort ist, da zu Besuch zu sein an so Tagen, wo es mal so ein bisschen kühler ist, was ja an der Nordsee öfter mal passiert. Und die Kombination Männer mit Outdoor-Sandale und Outdoor-Jacke, sonst nichts, ist auch echt hart. Ach, die haben da eine Jacke und unten drunter? Ja, nichts. Denkst du, was hat der für einen komischen langen Reißverschluss? Ach so, ah nee. Ja. Ja, aber ist nicht gerade da unten die Gegend, wo man am meisten friert? Da würde unten? Man nicht eher sich da bekleiden, nein, wenn einem kalt ist? Und, ach so, ach da unten, das weiß ich, was mit. Oh, es klingelt. Jetzt klingelt's bei dir. Ja, jetzt klingelt's. Das nehmen wir zum Anlass, ja? Okay, tschüss. Tschüssi. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast.